1. Samuel's Ruf verbreitet sich in ganz Israel, worauf in das Volk in den Kampf gegen die Philister zogen sich bei Ebenezer Legert, waren die Philister bei Afekstellung bezogen. 2. Die Philister griffen Israelen und im Verlauf des ungleichen Kampfes unterlegen die Israeliten, wo bei etwa 4000 Männer auf dem Schlachtfeld getötet wurden. 3. Nach der Rücke des Volks ins Lager fragten die Altersten Israels, warum der Herr ihnen dies Niederlage zugefügt habe, und beschlossen, die Bundeslade aus Silo zu holen, damit Gott sie für ihren Feinden rett. 4. Das Volk sandt Boten nach Silo, die Bundeslade des Herrn der Heerscheren zu holen, wobei die beiden Son Ellis, Hoffni und Pinhas, das Heiligtum begleiteten. 5. Als die Bundeslade im Lager eintraf, erhoben die Israeliten ein so gewaltiges Jubelgeschrei, dass die Erde unter ihren Füßen zu beben schien. 6. Die Philister horten den Lärm und fragten sich besorgt nach der Bedeutung dieses Geschreis im Lager der Hebräer, bisse erfuhren, dass die Lade des Herrn angekommen war. 7. Daraufhin überkam die Philister groß furcht, dass glaubten, ein Gott sei im Lager erschienen und sie riefen verzweifelt, dass ihnen so etwas zu vor noch nie widerfahren sei. 8. Sie klagten über ihr Schicksal und fragten sich, where sie vor dieser mächtigen Gottheit retten kon, die Ägypter bereits mit verschieden in Plagen und Katastrophen heimgesucht hat. 9. Denach ermutigten sie sich gegenseitig, tapfer zu kämpfen, nicht den Hebräen dienen zu müssen, so why dies ihnen zuvor unterwerfen gewesen wären. 10. In der darauffolgenden Schlacht besiegten die Philister die Israeliten erneut, so dass dies in ihrer Heimat flohen und ein schwer Niederlage mit 30.000 gefallenen Fusseldaten erlitten. 11. Die Bundeslade Gottes Wort von den Feinden erbütet, und die beiden Son Ellis, Hoffni und Pinhas, verloren in den Kampfen erleben. 12. Ein Mann aus dem Stamm Benjamin floh vom Schlachtfeld und erreicht noch im Seilbentag Silo, wo bei sein Zerosin Kleidung und der Staub auf seinem Kopf tief Trauer signalisierten. 13. Bei seiner Ankunft saß Eli besorgt auf seinem Stuhl im Tor und beobachtet die Straße, die die Sicherheit der Bundeslade bangte, als der Boot die Nachricht in der Stadt verbreitet, brach allgemeins Wehklagen aus 14. So bald Eli das Lort geschrei vernahm, erkundigte sich nach dessen Ursache, worauf in der Boot herbeilte, ihm die schreckliche Nachricht persönlich zu überbringen. 15. Zu diesem Zeitpunkt war Eli bereits acht und nun sich ja alt und sein Sehkraft war so stark beeinträchtigt, dass fast vollständig erblindet war. 16. Der Mann berichtet Eli, das Gerade erst vom Schlachtfeld geflohen sei, woraufhin Eli in nach dem genuen Ausgang der Erenis fragte. 17. Der Boot antwortet, dass Israel vor den Philisten geflohen sei, ein massiv Niederlage erlitten haben zu dem sein Son tot seien so die Bundeslade geraubt word. 18. Als Eli die Nachricht vom Verlust der Bundeslade hort, fiel a Rucklings von seinem Stuhl im Tor, brach sich das Genick und Stab, da alten schwerfällig war, hat Israel wirzig ja lang als Richter gedient. 19. Sein hochschwanger Schwiegertochter, die Frau des Pinhas, erlitt bei der Nachricht vom Tod ihres Mannes und Schwiegervaters soe dem Verlust der Lade einen Schock, der die Wehen auslost. 20. Warend sie im Sterben lag, versuchten die umstehenden Frauen sie zu trosten, indem sie mitteilten, dass sie einen Sohn geboren habe, doch sie reagiert nicht darauf. 21. Sie nannte das Kind Ichabod und erklärt damit, dass die Herrlichkeit Israels verloren gegangen sei, was sie auf den Raub der Bundeslade und den Tod ihrer Angehörigen besorg. 22. Mit ihren letzten Worten betonte sie erneut, dass die Ehre Israels mit dem Verlust der Bundeslade Gottes endgültig verschwunden sei.